Scheiß auf den Battlecrown, Alter. Ich erzähl euch heute ein bisschen was aus meinem Leben. Damit ihr auch wisst, warum ich so bin, wie ich bin. Urge, Assassin, Optik. Ich komm aus Wesel, Junge, Innenstadt, Niederrhein. Als kleiner Junge wollte ich Rapper und kein Dealer sein. Ich wollte Lieder schreiben, Freestyle, ein Krieger sein. Boxverein, rausgeflogen, zu brutal, prima, fein. Ich wollte im Beamer riden, 15 Jahre Turbohalle. Massenschlägerei mit diesen Türstehern, Kurt und Kalle. Und viele Jungs wurden gepackt mit Scheiße ab und in Haft. Ich war wild und gab kein Fick, doch den Absprung geschafft. Ich hab meinen Abschluss geschafft, die Lehrer hassten mich. Jungschwur gebildet, auf dem Bolzplatz waren Waffenpflicht. Ich wollte wieder boxen, Blutkämpfer-Style. Doch mein Sparingspartner wollte lieber Zuhälter sein. Schön S-Klasse, Rotlichtmilieu, Knast wieder raus. In der Zeit sprühte ich Pieces, dachte mir paar Lieder aus. Ich fuhr zu Jams, nur um Ärger zu machen. Es gab keinen Weg, diesen jungen, dummen Erjan zu schaffen. Er wurde älter und weiser, wurde härter und leiser und ging nicht mehr in Clubs. Nein, es gab nur Ärger mit Scheißern und Freunde wurden schwer verletzt. Ein paar gingen in die Klapse und ein paar wurden abgeschoben. Ein paar blieben auf Drogen, doch ich smile. Wow, ihr könnt alle nicht mehr lachen. Ihr nehmt euch zu ernst. Geht bisschen spielen, Alter. Ich bin weg, bis später. Das ist Assassin, OR, Optik for Life. Immer wenn ich merk, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Genau in so Momenten muss ich lächeln, statt nur rumzumeckern. Denn so Gedanken machen's nur noch schlimmer. It's a doggy dog world, wie im Hundezwinger. Oft hab ich auch Lust, alle um mich herum umzubringen. Doch dann fällt mir wieder ein Grund ein, um rumzugrinsen. Mädchen finden meine Grübchen schön. Ich lauf von ihnen vorbei, lächel einmal, sie wollen mich wiedersehen. Fragen nach einem Date, sagen Cordy, lächeln mal. Klar, wenn ich meinen Penis in deine Pussy pressen darf, nein, dann tut's mir leid, dann geh ich einfach weiter. Lächel vor mich hin, als wäre jeder Tag ein Freitag. Eigentlich geht es mir fantastisch, ey. Ich rap mir Dirt über ein Beat, wo sonst pack ist, mit Scarface. Und anstatt sich ständig zu stressen, bleibt Cordy mehr ein Mensch, der gern lächelt. Oh! Ja, Mann, ey. Wir sind positive Menschen. Wir lächeln gern. Ey.